Kundgabe 3752. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.04.1946. Ringen um Glauben nicht erfolglos. Und dies sage ich euch zum Trost, dass ihr nicht vergeblich ringet auf Erden, so ihr nur zu mir zu gelangen trachtet. Denn ich werte euren Willen und stehe euch bei, selbst wenn ihr es nicht offensichtlich erkennet. Ich ziehe euch, doch ihr müsstet auch selbst Kraft anwenden und diese von mir anfordern, ansonsten ihr nicht vollkommen werden könnt. Und darum müsstet ihr euch zuweilen im Zustand der Kraftlosigkeit befinden und ihn zu überwinden trachten. Ihr müsstet selbst tätig sein, und ich werde euch segnen. Und so wird auch euer Glaube stärker werden, je öfter ihr am Boden zu liegen scheinet und euch mit meiner Hilfe immer wieder erhebet. Das fasset ihr nicht, dass der Glaube Erschütterungen ausgesetzt sein muss, gegen welche er standhalten soll, und dass diese Erschütterungen mein Wille oder meine Zulassung sind, weil sie den Menschen zur Glaubensreife führen sollen. Ein starker Glaube lässt sich nicht mehr erschüttern, und dann hat der Mensch sein Ziel erreicht auf Erden. Solange er aber noch wankend wird in Fällen der Not, ist er noch nicht stark genug. Und er benötigt Prüfungen. Er benötigt Glaubensproben, die er im Vertrauen auf mich auch bestehen kann. Wer zu tiefem, unerschütterlichen Glauben gelangen will, der wird auch sein Ziel erreichen. Denn ich nehme mich seiner besonders liebreich an. Und die irdische Not wird es bewerkstelligen, dass der Mensch sich so fest und innig mit mir verbindet und er also meiner Gegenwart bewusst ist. Und dann wird er schrankenlos mir vertrauen, also nimmermehr zweifeln an mir, meiner Liebe und Macht. Dann ist sein Glaube stark und er trägt ihm innere Ruhe ein. Er fürchtet nichts mehr von Seiten der Welt. Er fürchtet keine irdische Not. Denn allem stellt er meine Kraft gegenüber, die ihn durchströmt. Er weiß, dass er nicht allein ist, und er vertraut sich gänzlich mir und meiner Führung an. Ich will euch zu mir ziehen, so ihr nur mir im freien Willen zustrebet. Was wäre wohl selbstverständlicher, als dass ich euch helfe in jeder Weise, weil ich selbst höchste Seligkeit darin sehe, dass ihr mein werdet? Also wird keines Menschen Ringen ein vergebliches sein. Es wird ihn zum Ziel führen, und jede Schwierigkeit, jede irdische oder geistige Not sind Mittel zum Fortschritt. Denn die Verbindung mit mir wird durch solche inniger, und meine Kraftzufuhr ist dadurch gesichert. Wen aber meine Kraft durchströmet, der erreichet alles. Und wer Kraft und Gnade in Empfang nehmen will und dies durch inniges Gebet bekundet, der geht niemals leer aus. Und die Auswirkung tritt klar zutage, so der tiefe Glaube vor der Welt bekannt werden soll. Dann wird jener nicht wankend werden, dessen Streben ständig die Verstärkung seines Glaubens war. Dann wird auch meine Kraftzufuhr offensichtlich in Erscheinung treten, auf dass der Mensch seinen Mitmenschen ein lebendiges Zeugnis abgebe von der Kraft des Glaubens, die jedem zugänglich ist, der um starken Glauben ringet, dessen Wille mir gilt und den ich deshalb zu mir ziehe, weil er mein war von Ewigkeit und mein bleiben soll auf ewig. Der Wille, glauben zu können, fest und unerschütterlich, ist auch Gewähr, einen starken, festen Glauben zu erlangen. Denn einen solchen Willen segne ich. Amen.